1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer freitags. Wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über welches Thema, Telefonnummer wie immer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Regina und die ist 47. Hallo Regina. Hallo Jürgen. Regina. Ich habe ein riesengroßes Problem. Ich bin chronisch krank. Mal so als Einspielung, dass du einen kleinen Eindruck kriegst. Ja, was für eine Krankheit ist das? Ich habe Fibromyalgie. Ich habe am ganzen Körper Schmerzen. Und ich habe Arthrose. Ja. Und ich nehme sehr, sehr starke Medikamente. Lass mich nur fragen, die erste Erkrankung heißt? Fibromyalgie. Und aufgrund dieser Erkrankung hat man im und am ganzen Körper Schmerzen. Ja. Ist das eine Muskelerkrankung? Ja, so, ich denke mal Nervenweichteilrheuma. So Tenderpoints am Körper, also gibt es bei dieser Krankheit. Und ich weiß es jetzt, ich glaube 12 oder 20 Punkte. Mhm. Und davon habe ich auch diese ganzen Punkte. Wie lange bist du schon so umfassend erkrankt? Ich schon viele, viele Jahre. Mhm. Kann jetzt gar nicht so mit, sag ich mal, 30 fing das an, dass so mir am Körper eben alles wehtat. So lange. Ja. Wie sehr schränken dich diese Erkrankungen im Alltag ein? Also ich habe Pflegestufe 2. Mhm. Ich brauche in vielerlei Hinsicht Hilfe. Einen Haushalt alleine machen kann ich nicht. Mhm. Und Kannst du nach draußen gehen? Ja, das kann ich, ja. Aber auch nur bedingt und nur mit Hilfsmitteln. Mhm. Das heißt also mit Gehstützen oder mit dem Rollator. Und draußen, wenn wir längere Spaziergänge mit den Hunden machen, dann habe ich einen Rollstuhl mit Motor, wo Jürgen mich dann schiebt. Also mein Mann heißt auch Jürgen. Ja. Und er fährt mich dann, er hat da auch einen Motor dran, mhm. weil Jürgen auch sehr schwer krank ist mit seinem Rücken. Mhm. Und er war 27 Jahre Schlachter und er hat im Rücken natürlich auch alles kaputt. Oh ja, das geht in die Knochen, das ist klar. Welche oder was für eine Art von Medikamente nimmst du gegen diese Erkrankungen? Ich habe, wie heißt es denn jetzt, Morphide, mhm. Morphiumat. Mhm. Also ich bin sehr hoch eingestellt mit den Medikamenten, so dass also, wenn mir jetzt was passiert heute Abend, medikamentenmäßig kann man nicht mehr viel bei mir machen, mhm. weil ich, oder gar um zu sagen, gar nichts mehr machen, weil voll ausgereizt mit Medikamente. Und wenn der Schmerzpunkt bei mir erreicht ist, dass ich das nicht mehr aushalte ja. und nicht mehr ertrage, schaltet bei mir der Kopf ab und dann falle ich einfach um. Verstehe. Diese Erkrankungen, von denen du mir erzählt hast, sind das der Grund deines Anrufes? Ja, ich habe ein riesengroßes, bin auch mit meinem Bein eingeschränkt, da hatte ich auch einen schweren Unfall gehabt, 89. Und von daher kann ich also kein Fahrrad mehr fahren. Treppensteigen ist sehr schwer, mhm. durch mein Asthma auch und bedingt durch das Bein, das kann ich nicht mehr beugen. Mhm. Und da hat man auch gesagt, ich bin einfach zu jung für ein neues Gelenk und wiederum, wenn man so manche Leute hört oder im Fernsehen sieht, man ist Sportler oder Leute auch mit 30, mhm. Die kriegen ein neues Kniegelenk und ich bin 47 mhm. und soll mhm. zu jung sein für ein neues Gelenk, das mhm. Ist für mich irgendwo schizophren. Mhm. Und das macht mir eben halt auch psychisch sehr viel Kummer. Ne? Gab es noch einen Anlass für deinen Anruf? Ja. Dass die nächste Baustelle und Schwierigkeiten, die ich hatte, ich gehe davon aus als Laie, dass da auch die Medikamente ein großes einhergehen. Und meine Zähne waren kaputt. Deine Zähne? Ja. Ja. Und man hat mir komplett meine ganzen Zähne gezogen. Alle Zähne? Ja. Das hört man kaum beim Sprechen. Ein bisschen schon, aber nicht sehr. Ja. Also vor zwei Monaten hat man mir komplett alle Zähne gezogen. Und bei Jürgen auch. Und bei Jürgen auch, bei deinem Mann auch? Ja. Und warum hat man sie gezogen? Ja, weil sie porös und kaputt waren. Und man konnte da nichts machen? Nein. Überhaupt nichts. Hat man die auf einmal rausgezogen? Alles auf einmal und ambulant. Und das war für mich schon psychisch, ja, ich bin jetzt noch nicht mit dem Ganzen fertig. Es ist eine Belastung auf der ganzen Linie. Wie viele Zähne hattest du denn noch? Das kann ich dir nicht sagen, es war nicht mehr viel. Ja. Ich habe jetzt noch jetzt einen Zahn, den sie wieder versucht hat aufzubauen, der ist abgebrochen. Hat denn die Zahnärztin oder der Zahnarzt das genau mit ihr besprochen? Nein. Nein. Die hat alle Zähne gezogen und dann ist sie nach dem zweiten Termin, wo ich da war, ist sie beigegangen und hat mir dann für die Krankenkasse diesen Kostenvoranschlag mitgegeben, auch mit einer Härtefallbescheinigung. Ich wusste gar nicht, was das alles ist für Jürgen und für mich. Ja. Und das haben wir eingereicht. Und was kommen da, welche Kosten kommen jetzt auf euch zu? Ja, Domian, halt dich fest. Die Krankenkasse zahlt nur knapp 2.000 und wir müssen 3.500 bezahlen. 3.500. Noch dazu müssen wir aus eigener Kraft zahlen. Und das Geld haben wir nicht. Weißt du, Entschuldigung, weißt du, was mich das belastet? Das glaube ich. Das heißt, ihr seid keine, weiß Gott, keine reichen Leute. Nein. Ihr habt sehr wenig Geld. Ja, und wir haben nur eine kleine Rente, jeder. Ja, und da ist natürlich, wenn man dann, also die Eigenleistung wären jetzt noch 1.500? 3.500. 3.500 ist Eigenleistung. Ja, Eigenleistung für uns beide zusammen. Und 3.500, wenn wir beide selber bezahlen. 3.500, und das ist natürlich eine ganze Menge, ganze Menge Geld. Ja. Und das hat die nicht, das sind die Hunde. Ja, das sind unsere Hunde. Und das hat die Ärztin nicht klar mit euch abgesprochen? Nein, das hat sie nicht abgesprochen, in keinster Weise, überhaupt über Bonitäten, keinerlei Gespräche. Ich habe ihr vertraut und habe mit meinem Zahn sowieso oben. Ich hatte zwei Stiftzähne, da habe ich also sehr viele Operationen dran gehabt und bin sowieso ängstlich, was Zahnarzt anbetrifft. Ich muss nur was fragen, wenn man so erkrankt ist wie du und die Zähne wirklich so angegriffen sind und die gezogen werden müssen, da muss man noch Eigenleistung zahlen? Ja, 3.500. Und ich haben das Geld nicht. Ich verstehe schon. Und wir hatten eine Familienfeier am 9. April. Meine Mutti ist 75 Jahre geworden. Und da hat sie mir dann einfach auch, ohne mit mir die Finanzen zu besprechen, ich habe gar nicht gewusst, dass ich zubezahlen muss, kriege ich auf einmal zu Hause von der Zahnärztin eine Rechnung eine Woche später und soll jetzt diese Prothese auch noch mit 450 Euro bezahlen. Bist aber bei einer merkwürdigen Zahnärztin, die das nicht mit dir richtig bespricht. Ja, also eigentlich an der falschen Adresse. Ja, pass auf. Und jedenfalls gestern Morgen haben sie bei Jürgen angerufen und wir haben im Juni, das sind so ganz lange und viele Termine, da geht der ganze Juni bei drauf, um die neuen Zähne jetzt einzusetzen. Und jedenfalls haben sie bei Jürgen sehr sarkastisch angerufen und haben so gefragt, na, wie geht's denn? Und wir wollten mal fragen, wegen den Terminen, habt ihr die 3.500 Euro, können wir im Juni anfangen oder kann ich bei euch die ganzen Termine streichen? Also gehen diese 3.500 Euro nicht um das Ziehen der Zähne, sondern um die Prothese, die jetzt gemacht werden muss? Genau, richtig, um die Zähne, jetzt, die gemacht werden müssen. Jetzt verstehe ich. Ja, ja. Das heißt, wenn ihr das Geld nicht zahlt, gibt's keine Zähne? Nein. Dann müsst ihr durch die Welt laufen ohne Zähne. Genau. Ich habe zwar ein Provisorium, das auch nicht richtig sitzt, aber richtige Prothese und Zähne wieder im Mund bekommen. Ich glaube, damit werden wir irgendwann, gehen wir irgendwann, wenn wir die Augen zumachen, ohne Zähne. Und dafür, du hast gerade den Begriff schon gebraucht, dafür gibt es keine Härtefallregelungen? Nein. Bist du ganz sicher? Ja. Sollen wir uns mal kundig machen, ob es nicht vielleicht doch noch irgendein Schlupfloch gibt? Das wäre super. Ja, also ich weiß nicht, wo ich mich noch hinwenden soll, weil ich auch für einen Rechtsanwalt kein Geld habe. Verstehe. Da ist man dann ja auch völlig überfordert und weiß gar nicht, was man machen soll. Ja. Also nochmal gesagt, korrekt war das Verhalten der Ärztin nicht. Sie hätte dir genau sagen müssen, die und die Kosten kommen auf sie zu. Das hat mein Hausarzt auch gesagt, das wäre das wäre Körperverletzung, was sie gemacht hat. Hat der Hausarzt sogar gesagt? Ja. Ja. Gut, Regina, wir gucken mal jetzt mir nach und versuchen uns schlau zu machen. Ich gucke immer deine Sendung und bin da auch immer ganz begeistert und höre sehr intensiv zu. Manches interessiert mich ja und vor allen Dingen deine Hilfe und was du Menschen schon geholfen hast, das ist so interessant. Es sollte viel mehr Menschen geben, die nachts nicht schlafen können. Die sollten anstatt Gerichtsshows sollten sie lieber deine Sendung gucken. Das wäre sehr schön, ja. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir dir oder euch auch ein bisschen helfen können. Wir werden uns sehr darum bemühen. Ja. Und ich bitte dich aufzulegen und wir werden uns gleich wieder bei dir melden. Ist in Ordnung. Ja? Alles klar. Alles Liebe, Regina, und schönen Gruß an deinen Mann. Ja. Wir sammeln sogar Flaschen, wenn wir mit den Hunden gehen, um dass wir überhaupt bis Ende des Monats, bis es wieder Rente gibt, sammeln wir Flaschen, wenn Jürgen mit mir fährt, mit dem Rollstuhl, um dass wir noch ein bisschen bis zum Monatsende leben können. Ich verstehe schon, das macht mir deutlich, dass ihr wirklich sehr wenig Geld habt und da kommt es auf jeden Euro an. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich hätte auch gerne mal irgendwie so ein mobiles Teil, wo ich alleine fahren könnte. Mhm. Aber selbst das kriege ich ja nicht von der Krankenkasse genehmigt. Mhm. So, Regina, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir werden uns gleich wieder melden. Ja, ist in Ordnung. Alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiedersehen. Dann. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050. Chris ist hier, der diese Nummer gewählt hat. Chris ist 55. Guten Morgen, Chris. Das ist die Chris. Ah, die Chris. Hallo. Ich bitte um Entschuldigung. Die Chris. Das war eine komische Krankenkasse, die die Dame gehabt hat. Ja, ich bin auch ganz baff. Wir werden mal... Sowas gibt's gar nicht. Wir werden uns mal kundig machen. Ich glaube, da ist jemand richtig überfahren worden und nicht gut informiert worden. Die verlangen erstmal Kostenvoranschlag und so weiter. Und so genau, was ganz genau. Passiert. Ja. Also sowas habe ich noch nie gehört. Ja. So, die Chris ist dran. Ja, klar. Und was geht's denn bei dir, Chris? Auch ganz einfach. Alle... Welt von jungen Frauen schreit doch, mein Busen ist zu klein, mein Busen ist zu klein. Ja. Und meiner, der war zu groß. Oh. Mhm. Welche Körbchengröße? G. G? Ja. Das ist ja schon riesig. Ja, das war mega Titten. G, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja. Da bist du dein ganzes Leben mit rumgelaufen. Ja, was heißt mein ganzes Leben? Sie sind immer so gewachsen, es war ein Naturbusen, ne? Ja, ja, natürlich, davon bin ich jetzt ausgegangen. Ja, na klar. Und ich wollte vor 4-5 Jahren, wollte ich die schon mal kleiner machen lassen, ja? Mhm. Da war ich, wie es da hieß, ja, du musst zu dem und dem Doktor gehen und so weiter und so fort. Das war so ein Schönheitschirurg, der sagt, ja, du musst mindestens 20 Kilo abnehmen, sonst geht das nicht, wenn du eine Straffung machen willst. Ja, und Straffung bezahlen ja die Krankenkassen nicht, ne? Mhm. So, und dann bin ich jetzt ins Krankenhaus gegangen, ne, in normalen Krankenhaus. Mhm. Hier bei uns im ganz normalen Krankenhaus, hab gefragt, was man da machen kann. Ne? Ja. Hältst du mal den Hörer ein bisschen anders? Ja, da habe ich dem Arzt gesagt, hören Sie zu, mit Abnehmen und so weiter ist nicht. Ich bin vorerkrankt. Ne? Wie wiegst du denn? Ach, ich bin 1,70 und habe so 85 Kilo. Naja, gut. Ne, ist nicht die ist kein Optimalgewicht, aber auch noch nicht so dramatisch. Nee, das geht noch. Ja. Ne? Ja. Ja. Und ich meine, ich habe zu viel, das weiß ich selbst. Ne? Mhm. Aber auf jeden Fall... So, und dann bin ich so in meinem Krankenhaus, hat der Arzt gleich gesagt, hier, so und so und so sieht das aus, mhm, ne? Mhm. Da ich MS habe und Cortison nehme und so weiter und so fort, mit dem Rückenprobleme habe, ich habe eine irreparable Bandscheibe und ein bisschen Rheuma dabei, aber ansonsten geht's mir gut, ja? Ist die Bandscheibenerkrankung, kurz zwischendurch gefragt, zurückzuführen auf den schweren Busen? Auch, ja. Ja. Unten an der Bandscheibe nicht so sehr, aber oben die Nackenwirbel, alles was so am Hals so oben, diese Wirbel, die waren davon betroffen. Mhm. Ne? Ja, auf jeden Fall bin ich ins Krankenhaus hin. Wie gesagt, ich wurde am 23. März operiert, ne? Und ich musste sagen, es geht mir heute blendend. Ach, so, jetzt ist die Körbchengröße geschrumpft von G auf? Ich muss im Moment noch so ein Kompressions-BH tragen. Ja. Auf BC. Auf BC, das ist im Normbereich. Ja, ist ein ganz normales Körbchen. Das heißt, du musst dich doch jetzt du bist 55 Jahre alt. Du hast so lange mit diesen Gewichten gelebt. Ja. Und jetzt ist alles weg. Ja. Also fast alles weg. Nicht alles weg, natürlich nicht, aber so wie du es möchtest. Jede Seite ungefähr knapp ein Kilo. Das ist schon eine Menge. 2 Kilo leichter. Wie fühlst du dich? Super. Das glaube ich. Also wir sind sonst, wenn wir zur Eifel hochgefahren sind, zum Nürburgring oder so, ne? Mhm. Ich habe nur zu meinem Mann gesagt, musst du diese Straße fahren. Ich habe jede Kurve, jedes Ding habe ich gespürt, ne? Ich habe geschrien fast vor Schmerzen, ne? Und jetzt, ne, ich glaube, der kann Slalom fahren, also das macht mir nichts mehr aus. Ich stelle mir das auch sehr schwer vor für dich mit dem Schlaf früher. Du konntest doch gar nicht richtig so auf den Bauch, auf keinen Fall konntest du dich doch legen. Doch, das ging. Das ist ja kein Silikontipp, sondern war ja Naturbusen. Also ging trotzdem, ja. Ja, ne? Ja. Bloß die eine Ärztin, die dann auch im Krankenhaus war, als sie mich aus der Narkose quasi zurückgeholt hat, als sie wieder auf dem Zimmer war, ne, die war am Lachen, sagte, sowas ist uns ja noch nie passiert. Ich sage, wieso, was denn, ne? Ja, sagt das Erste, was sie gesagt hat, ich kann meine Arme wieder spüren. Wenn ich die Arme am Körper angelegt hat, weil ich eine Brust nach rechts gefallen ist und die andere nicht nach links, dass die so wegstanden, sondern ich konnte richtig die Hände an meinen Körper andrücken. War das ein großer chirurgischer Eingriff? Ja, die Brust wurde einmal geteilt. Mhm. Ja, in der Mitte durch. Ja. Dann wurde sie nochmal unten auch nochmal geschnitten. Ja, also große Narben hast du schon. Ja, ja. Und es wurde auch die Brustwarze versetzt. Ja, dann wurde der obere Teil rübergezogen. Mhm. Ne? Und dann wurde es nochmal geteilt, also das wird dann wieder zusammengenäht. Ja, und die Brustwarze wurde dann wieder eingesetzt. Ja, ja, das war jetzt am 23. März. Mhm. Und wie ist der Verheilungsprozess fortgeschritten bis heute? Super. Super. Klasse. Also alles im grünen Bereich. Ja, also das ist wirklich super, super. Was hat das gekostet? Ja, wie gesagt, wie die Dame gerade sagte, von der Krankenkasse, ne? Mhm. Musste ich auch erstmal Kostenvoranschlag und so weiter und so weiter. Es wurde natürlich mit Bilder und sowas alles gemacht, ne? Mhm. Und das hat die Krankenkasse übernommen. Ja, und weißt du, wie hoch die Kosten sind? Nee, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube so, der Arzt hat mir vorher mal erzählt, dass sie so um die 5.000 Euro kostet. Ja. Ja, ich meine, ich hätte mir das auch nicht leisten können. Ja, ja, ja. Also das ist ein Eingriff, den du schon hättest viel lieber früher machen lassen wollen. Ja, wollte ich ja, nur... Und das ging nicht. Nee, ging ja nicht. Ja. Was sagt dein Mann jetzt zu der neuen Frau? Ja, was sagt der Mann? Also das finde ich sehr klasse, ne? Nur er war ja vorher was anderes gewohnt, ne? Ja. Aber er findet es auch super. Es ist ja nicht... was der Mann ist, sondern wie ich mich fühle. Ja, denn nur darum geht es. Aber ich wollte mal seine Meinung, seine Einschätzung dennoch hören. Ja, nee, das finde ich auch jetzt klasse. Ja, also das glaube ich, wenn man sich so lange damit rumgeschlagen hat, dass das ein ganz neues Lebensgefühl ist. Ja, auf jeden Fall. Und du bist froh und glücklich und kannst dann, wenn das jetzt so gut verheilt, dich auch jetzt im Sommer im Badeanzug oder Bikini zeigen. Ja, klar, ich könnte sogar oben ohne liegen. Ja, genau, das könntest du auch. Das wäre nämlich... Da ist was man ja nie konnte, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. Das, ach. Klar, stimmt, wo du es jetzt so sagst. Es ging natürlich auch einher mit viel Scham, ne? Ja, klar. Du hast dich sehr viel geschämt in deinem Leben. Na, was heißt geschämt? Ich habe damit zu leben gelernt. Mhm. Gab es denn trotzdem Männer, die nun dich besonders deshalb irgendwie angemacht haben? Oder ja, klar. Und auch entsprechende Sprüche losgelassen haben? Ja, natürlich. Das gab es? Ja. Was war denn so ein Spruch, der dich besonders... Ach, möchte ich jetzt nicht drüber reden. Die gehen auch weit unter der Gürtellinie. Ja, ja. Nur mein Sohnemann, der hat mal gesagt, Mama, musst du das jetzt sein in deinem Alter? Och. Ja, ich sag, ja. Der hat sich so... Der muss damit nicht leben, weil er meinte, ich bin jetzt so alt damit geworden. Er kannte mich so und nicht anders. Ja, ja, ja. Er findet das jetzt ein bisschen befremdlich. Wie alt ist denn der Sohnemann? 28. Naja, da ist er ja nur alt genug, um das zu verstehen, ja, ja, dass man das sehr wohl auch in dem Alter noch machen sollte, um sich besser zu fühlen. Ja, nur weil er weiß, dass ich ja auch so krank bin, ne? Ja. Gerade die Dame auch von mir erzählt hat, ne? Also, es ist gut, das in deinem Alter zu machen, weil du dich besser fühlst, weil es auch gesünder für dich ist. Ja. Und weil das irgendein ganz neues Lebensgefühl dann auch darstellt. Ja, trotzdem ich auch mit Krankheit geschlagen bin, ne? Und mich ja auch ansonsten schlecht fortbewegen kann. Hm. Ich brauche Rollator und Rollstuhl, ne? Ach, das brauchst du auch. Ja, natürlich. Ich habe MS und... Aber umso schöner ist jetzt der Erfolg, dass diese Sache geklappt hat. Ja, vor allen Dingen, wenn ich mit dem Rollstuhl gefahren bin, man merkt ja als Fußgänger, da weißt du gar nicht, wie du auch die Vibrationen spürst, auch im Rücken und alles, wenn du mit dem Rollstuhl fährst. Ne? Ja, ja, ja. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr so ungefähr. Ich gratuliere zu der gut gelungenen Operation, Chris. Ja. Und man sollte, und ich habe eigentlich auch nur deswegen angerufen, weil die Frauen ja heutzutage alle auf Silikon und noch mehr reinspritzen in die Brust und so weiter oder machen in die Brust, ne? Die Mädels, die wissen alle nicht, wie denen das später mal ergeht. Ja, das denke ich auch immer. Wie wird es denen mal ergehen, wenn die älter sind oder gar sehr alt sind? wie das dann, wie die sich fühlen und was da los ist. Eben. Mhm. Und dann geht es schlechter wieder zurückzumachen, ne? Das glaube ich. Das glaube ich. Chris, schön, dass du angerufen hast. Ja. Eine gute Nachricht und weiterhin gute Besserung, auch natürlich auch auf die anderen Sachen bezogen und gute weitere Verheilung der Operationsnarben. Ach, die sind vergessen. Kleinkram. Alles Gute. Das ist wirklich Kleinkram, das ist ja. Geliefert. Alles Gute und schönes Wochenende. Ja, danke schön dir. Dankeschön, tschüss. Tschüss, Jürgen. So, meine Lieben, ich erzähle euch mal, was wir für ein Thema nächste Woche haben. Nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema beste Freunde. Und ich frage euch, was habt ihr besonders Gutes, also richtig Gutes und besonders Schlechtes, sehr schlimm Schlechtes, mit eurem besten Freund oder eurer besten Freundin schon erlebt? Also seid ihr betrogen, verletzt, enttäuscht, hintergangen worden? Oder hat euch euer bester Freund, eure beste Freundin vielleicht das Leben gerettet, euch sehr viel Geld geschenkt, euch aus den Schulden herausgeholt oder euch beschützt vor großer Gefahr? Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr euch gerne dazu melden wollt, dann meldet euch am besten schon an per Mail unter domian@wdr.de. An dieser Stelle grüße ich nochmal sehr herzlich unsere Twitter-Gemeinde, die Domian-Twitter-Gemeinde. Und wir machen weiter. Wir machen weiter mit der freien Themennacht und herzlich willkommen, sage ich, zu Fritz. Fritz ist 56. Hallo Fritz. Ja, servus. Servus. Um was geht's? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin seit knapp 3 Jahren Witwe. Ja. Hab 3 Monate nach dem Tod meiner Frau eine Freundin kennengelernt, eine wunderschöne Frau. Mhm. Es war eine wunderschöne Anfangszeit. 3 Monate nach dem Tod der Frau? Mhm. Ja, okay. Absolut zufällig, unabsichtlich. Mhm. Wo hast du sie kennengelernt? Auf einem Fest von Behinderten, erwachsenen Behinderten. Bist du auch behindert? Nein. Nein. Ich bin ganz normaler. Mhm. Und da habe ich die Frau einfach gesehen und das hat sich dann spontan ergeben. Ist die Frau behindert? Nein. Auch nicht. Sie ist Heimleiterin in einem Heim für erwachsene Behinderte. Ah, verstehe. Geistig Behinderte. Verstehe. Ist beruflich ziemlich angespannt. Mhm. Ziemlich stundenmäßig, dann stressmäßig, wie es halt heutzutage so ist. Mhm. Und ja, es war eine schöne Anfangszeit. Und mittlerweile ist es so, dass sie so eingespannt ist, dass das Zwischenmenschliche einfach nicht mehr klappt. Ihr wohnt zusammen? Nein. Nein. Hat jeder eine eigene Wohnung. Meine Kinder sind aus dem Haus. Mhm. Ihre Tochter hat auch Bezug gemacht. Die fängt jetzt im September zu studieren an. Du sagst, das Zwischenmenschliche klappt nicht. Heißt das auf Deutsch, der Sex klappt nicht? Richtig. Was heißt, er klappt nicht? Ich von meiner Warte gehe davon aus, dass mit 56 ist man ja noch nicht, in Anführungsstrichen, tot. Nee, noch nicht so ganz wirklich, nein. Hoffe ich mal. Sie besucht mich, wenn sie Zeit hat, wenn sie frei hat, wenn sich die Arbeitsstunden erlauben. Ja. Ist sie denn auch in deinem Alter? Sie ist 6 Jahre jünger. Na gut. Sie kommt dann ab und zu, bleibt ab und zu über Nacht. Mhm. Und ist ja, dann habe ich halt das Bedürfnis, näher ranzurücken zum Beispiel. Bisschen zu kuscheln und mehr. Genau. So. Und sie will nicht? Genau. Sie will auch nicht mal kuscheln? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht mal kuscheln? Nein. Was will, warum bleibt sie dann über Nacht? Ja, das frage ich mich. Wann hattet ihr denn das letzte Mal Sex? Letzten Samstagabend. Naja, das geht ja noch. Gerade noch. Das geht ja noch. Ich gehe mal davon aus, so wie du es jetzt erzählst, dass du da rangebaggert hast, oder? Wir waren letztes Wochenende in München. Mhm. Da fahren wir ab und zu hin, über Nacht. Und am Freitag habe ich eh schon abgesehen davon, weil ja, sie war müde und abgespannt und das Übliche, ne? Mhm. Und am Samstagmorgen dann eigentlich von mir aus, ja, sie hat gesagt, du hast so komisch geschaut und da habe ich einfach gemerkt, dass du Sex möchtest. Ja. Dann haben wir auch Sex gehabt und sind wir dann am Samstagnachmittag nach Hause gefahren, haben wir am Abend nochmal zweimal Sex gehabt. Mann, und du beklagst dich. Ja, pass auf. Und vorgestern haben wir so gesprochen, weil sie möchte zu mir ziehen. Ich möchte eigentlich auch, dass sie zu mir zieht. Ja, sie möchte zu dir ziehen oder nicht? Doch. Sie möchte. Sie möchte, ja. Mhm. Aber sie hat immer noch Bedenken, ob das gut geht oder nicht, genau wie ich. Mhm. Auf alle Fälle ist das Thema Sex zur Sprache gekommen und dann hat sie gesagt, ja, und da in München, ich habe das schon angesehen, da hast du, wie du geschaut hast und deine Mimik und dein ganzes Verhalten und dann Hast du mal so mitgemacht? Mitgemacht, ja. Habe ich dann hab mir dann irgendwas ausfantasiert zum Stimulieren und. Ah, das hat sie gesagt. Sie hat zu dir gesagt, sie hätte sich was ausfantasiert. Ja. Also da warst du nicht der Gegenstand ihrer Stimulation, sondern irgendwelche Gedanken. Genau. Na super. Ist ja auch gerade kein Kompliment für einen Mann. Genau. Das war dann der absolute Megahammer, ne? Finde ich auch. Hätte mich sehr gekränkt. Ja. Und ich habe mir das auch, ich war dann absolut baff und war fix und fertig, ne? Ich habe es dann nach Hause gefahren. Und heute hat es Dienst gehabt und nach Mittag sind wir ein bisschen rausgefahren in die Natur und Bayerischen Wald ist ja schön. Ja. Und haben einen schönen Nachmittag gehabt. Ich habe mich etwas distanziert verhalten, dann haben wir am Abend am Balkon gegrillt und es war auch recht schön. Und wie ich dann nach Hause gefahren habe, hat sie gesagt, ja, und ich kenne dich schon an, du bist so reserviert und fass mich nicht mehr an. Da sage ich, was soll ich anfassen? Auf einer Seite, wenn ich dich anfasse, sagst du, mich tatschen jeden Tag meine Bewohner an. Ich will das nicht. Und jetzt sagst du, ich bin distanziert. Es ist ein biologischer Vorgang, wenn ich eine Woche von dir weg, mehr oder weniger weg bin, ja. Dass dann irgendwo Gefühle aufkommen. Ja, das kann ich nicht nachvollziehen als Frau. Das hat sie gesagt. Mhm. Sag mal, jetzt dieser Samstag war ja sexintensiv. Ja, relativ, ja. Wenn auch eigentlich von deiner Seite nur ausgehend und sie hat's mitgemacht. Nein, sie war der Ausgangspunkt am Samstag. Ja gut, aber sie hat ja gesagt, sie hat sich ja dann was anderes ausgedacht dabei. Das war am Samstag früh in München. Ja. Aber wie wir am Abend zu Hause waren, dann war die voll drauf. Habe ich gesagt, hast du was genommen? Gibt's da ein Mittel oder kannst du das Mittel immer nehmen? Oder? Sag mal, dieser Samstag, der da passiert ist, wie viel, wenn du dann noch weiter zurückdenkst, wie lange vorher hattet ihr keinen Sex? Ich will mir das nur... Das ist immer ungefähr eine Woche. Gut, manchmal eine gute Woche, also 8-10 Tage. Ja, aber das ist ja, wenn ihr euch sowieso nicht so oft seht, ist das ja noch im Rahmen des Normalen. Ja, aber ich wenn sie da ist und bei mir und dann sitzt man auf ein Glas Wein und dann, ich brauche die Frau bloß sehen, dann bin ich schon ganz aus dem Häuschen. Ja, im Gegensatz zu ihr. Ja, wenn genau. Sie dich sieht, ist sie nicht wahrscheinlich aus dem Häuschen. Ja, genau. Ja. Sie sagt, sie liebt mich und sie mag mich und aber sie möchte mit mir die Freizeit verbringen und Spaß haben. Wir drehen auch nebenbei Sketche, kleine, so für die Kleinstadt, wo wir wohnen. Ach so. Also eigentlich versteht ihr euch ganz gut. Ja, kann man sagen. Da sind nur verschiedene Interessenfelder. Bei dir ist die Sexualität noch wichtiger und interessiert dich, bei ihr offensichtlich nicht mehr so sehr, sondern vielleicht seltener. Genau. So, und das ist natürlich ein großes Problem. Richtig. Und jetzt haben wir jetzt, ich war ja noch im Tod meiner Frau, war ich ungefähr ein Jahr bei einer Psychotherapeutin, die mir eigentlich sehr gut getan hat. Und da fahre ich jetzt auch wieder hin und da hatte diese Woche einen Termin und die hat mir vorgeschlagen, dann ein Paargespräch. Ja, er hat sie vorgeschlagen. Und meine Freundin ist auch da voll dafür. Gut, also schon mal, mach das doch mal. Weil ihr Vorschlag war ja, wir brauchen ein Ehegespräch oder so ein Paargespräch. Also sie ist da voll dafür und sie fährt auch mit und hat auch schon Überweisung geholt. Ja super, das war schon mal eine Perspektive. Mhm. Nur glaube ich, sage ich dir, das kann zum gegenseitigen Verständnis natürlich beitragen. Aber mein Problem ist, ich habe heute gesagt zu ihr, sage ich, wie soll ich mich verhalten? In der Öffentlichkeit gehen wir Händchen halten. Mhm. Zu Hause, am Tisch, wenn wir sitzen und trinken ein Glas Wein, Händchen halten. Mhm. Aber in dem Moment, wo es eine Etage höher geht, mhm, Händchen halten ade, es gibt nichts mehr, dann ist es müde, dann dreht es sich um. Dann sage ich mir wieder, ist in Ordnung. Ja, aber genau das ist natürlich wunderbar, wenn du das im Rahmen dieses Therapiegespräches auf den Tisch so legen kannst. Ich mache auch, kleine Blumengeschenke, ich schicke dir ein Päckchen, weil sie so Freude hat, wenn sie ein Päckchen. Ja, ich bin schon davon überzeugt, dass du ein guter Typ an ihrer Seite bist. Aber das sind einfach zwei widerstrebende Interessen. Vielleicht gibt es irgendwie eine Kompromisslinie. Ich glaube zwar nicht, dass man durch eine Paartherapie eine Geilheit bei jemandem wieder erwecken kann. Glaube ich zwar nicht so. Aber vielleicht gibt es doch irgendeinen Weg, dass ihr euch ein bisschen annähert. Dann müsstest du einen Kompromiss machen, ein bisschen, und sie einen Kompromiss. Denn ja gut, mein Kompromiss ist vielleicht jetzt ein bisschen egoistisch. Wir haben vielleicht wieder Sex am... Vielleicht, wenn ich ganz großes Glück habe, am Sonntag, also übermorgen am Abend. Mhm. Aber das glaube ich nicht, weil du hast dann zweimal zwölf Stunden Dienst hinter sich. Mhm. Da geht sich überhaupt nichts. Und dann hat es irgendwann in der ersten Juniwoche hat's dann Urlaub und dann kann es sein. Kann ja auch sein, wenn sie da in ihrer Arbeit so eingespannt ist, dass sie da wirklich ein bisschen abgelenkt ist. Und wenn sie Urlaub hat, dass sie ein bisschen... Hast du die Erfahrung gemacht, dass wenn sie Urlaub hat, dass sie ein bisschen locker drauf ist? Das Interessante war ja, wie wir nach München gefahren sind, da hat es 3 Tage frei gehabt. Mhm. Und dann sind wir mitten auf der Autobahn da, und dann hat es mir eröffnet, ich glaube zu Hause hat es gesagt, du, ich habe während der Fahrt ein extremes sexuelles Bedürfnis gehabt. Da sage ich, super. Ja, in der Tat. Siehst du mal, da lodert doch eine Flamme bei ihr. Ja, da lodert eine Flamme. Da muss man jetzt in der Therapie gucken, wie man die so richtig zum Brennen bringt, die Flamme wieder. Ja, genau. Aber das ist doch ein schöner Satz. Das finde ich ein guter Satz, wenn sie sowas sagt. Das heißt, da ist was. Nein, ich bin ja nicht, dass ich sage, ich muss jetzt jeden Tag haben. Nein, ist schon klar. Aber man darf nicht zu nah hinkommen, man darf es nicht umarmen, man darf es nicht drücken. Ja, das musst du klären, was das soll, warum du sie nicht umarmen darfst und warum diese Ero... Ja, weil sie sagt... Sie wird für ihre Bewohner um 8 Uhr früh, zum Beispiel morgen früh um 8 Uhr geht hin, da steht die erste schon heraus. Ja, aber du bist du. Und raucht sie Zigarette. Meine Freundin kommt zum Dienst um 5 Minuten vor 8 und schon hängt die am Hals rum. Ja. Kann man ja vielleicht auch verstehen. Das musst du dann versuchen nachzuvollziehen. Also ich glaube, ich bin ganz optimistisch, dass ihr da irgendwie einen Weg finden werdet, dass ihr euch annähert. Und wenn ihr zu dritt am Tisch sitzt, ist das eine optimale Voraussetzung. Und Hauptgrund meines Anrufes war, ob ich biologisch richtig ticke. Weil da bin ich momentan schon langsam im Zweifel. Darf ich dir eine klare Antwort geben? Ja. Ja, super. Eindeutig. Ja, dann passt alles. Ja, das finde ich. Cool. Fritz, dann wünsche ich viel Erfolg. Super Sache. Dankeschön. Ja, ich kenne dich jetzt 30 Jahre, aber nur vom WDR her. Ja. Aber dass ich da mal bei dir da rankomme, oder dass ich die brauche, aber das hat mir jetzt geholfen. Das freut mich sehr. Morgen in der Früh um 7.45 Uhr bin ich bei ihr, weil ich hol's zur Arbeit, ich fahr's zur Arbeit. Dann aber jetzt ab ins Bett. Und dann druck ich's gescheit. Ja. Wieder ein sauberes Bussel. Ja. Und dann passt. Sehr gut. Super. Schöne Grüße nach Süddeutschland und alles Gute, Fritz. Ja, danke dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050 um 1.34 Uhr haben wir jetzt. Ich mache weiter mit Manuela und Manuela ist 34. Guten Morgen, Manuela. Ja, hallo. Manuela, um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich nicht weiß, ob ich meine Mutter allein lassen kann in dem momentanen Zustand. Was ist los, genau? Ich bin Rollschuhartistin, ich bin sehr viel unterwegs mit meiner Familie. Was bist du, Rollschuhartistin? Rollschuhartistin? Genau. Das ist ja irre. Wo arbeitet man da? Weltweit. Also letzte Saison waren wir bei Zirkus Roncalli, deswegen war es mir auch... Ah, wie schön. Im Zirkus Roncalli bist du aufgetreten? Mhm. Als Rollschuhartistin. Ja. Toll. 4 Rädern an den Füßen, immer im Kreis rum. Ja. Ja. Trittst du alleine auf oder mit einer Gruppe? Nein, mit meinem Mann und meinen Kindern. Also meine Kinder trainiere ich im Moment. Ah ja, und da habt ihr so ein richtiges Programm, was ihr dann zu dritt präsentiert? Jawohl, also wir waren 1994, war mein Mann mit seiner damaligen Partnerin auch beim Monte Carlo Zirkus Festival. Super. Und wir haben gewonnen. Also, ich habe es gerade so zu dritt, zu viert gesagt. Wie viele Kinder habt ihr? Wir haben jetzt 2 Kinder. 2 Kinder. Mhm. Aber du bist im Moment nicht bei Roncalli. Nein, also jetzt ist die Saison fertig seit Oktober letzten Jahres. Ja. Wir waren dann im Zirkus Kronebau über den Winter. Ja. Und ich hätte jetzt eigentlich, müsste ich in Skandinavien sein, aber ich weiß eben nicht, ob ich meine Mutter allein lassen kann, weil mein, die Sache ist die, vor 3 Jahren ist mein Vater gestorben. Mhm. Und der war sehr lange krank. Mhm. Der hat einen Hirntumor gehabt und dem haben sie den Kopf oft aufmachen müssen. Und meine Mutter hat sich zum Schluss 3 Jahre, 4 Jahre intensivst um ihn kümmern müssen. Also sie wollte ihn eben nicht abschieben in ein Pflegeheim, mhm, und hat das alles alleine gemacht. Mhm. Und nachdem er dann gestorben war, kam sie sich irgendwie komplett verlassen und alleine und hilflos vor und wollte sich daraufhin umbringen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, nee, das geht nicht, und bin aus der Schweiz nach Deutschland gekommen, habe geguckt, dass ich hier Arrangements finde, mhm, habe das auch geschafft. Und habe meine Mutter immer mitgeschliffen. Mhm. Jetzt ist aber so, dass meine Mutter keine Fremdsprachen spricht. Ja. So fürchtet, ins Ausland zu gehen. Mhm. Und gern bei ihrer Familie. Das heißt, sie hat 3 Geschwister. Manuela? Hallo, hallo? Böse, ich weiß. Hallo? Ja. Irgendwas ist da in der Leitung. Ich hörte da gerade fern eine andere Stimme. Oder sprichst du mit jemandem noch? Nein, überhaupt nicht. Nee, das ist auch schon bei dem Vorpartner. Ich bin ja schon eine Weile am Telefon. Ja, es geht immer wieder so ein bisschen weg. Was ich hier fragen wollte, wie alt ist deine Mutter jetzt? Meine Mutter ist 56. Ist sie körperlich jetzt gesund und fit? Sie ist schwere Epileptikerin und kann ganz schlecht laufen. Ah. Mhm. Also, und du hast gerade gesagt, sie spricht keine Fremdsprachen. Nein. Und daher möchte sie nicht mit dir ins Ausland gehen. Nein. Und weil Familie oder Verwandte auch noch in Deutschland wohnen. Genau. Und jetzt ist so, dass sie jemanden kennengelernt hatte, mhm, und der hat sie wohl jetzt auch schmerzlich im Stich gelassen, eben gerade vor 14 Tagen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, weil nächsten Monat müsste ich weg sein. Du gehst... Ich weiß nicht, was ich machen soll, ob ich sie jetzt zwingen soll, mitzukommen, damit ich sie unter Kontrolle habe, damit ich sie beobachten kann und ihr helfen kann, wenn es ihr schlecht geht. Ja. Oder ob ich sagen kann, pass auf, du bist eigentlich alt genug und du musst es eigentlich auch selber auf die Reihe kriegen können. Mhm. Und du würdest, und du gehst nach, genau? Hallo? Ja, nach Stockholm. Nach Stockholm? Genau. Ja. Und wo wohnst du jetzt oder deine Mutter? Im Harz. Im Harz. Mhm. Da ist ja Stockholm nur auch nicht so weit weg. Hat so unglaublich im Telefon. Ja, ist ein ganz schlechtes Telefon, ganz schrecklich. Furchtbar. Ist das ein Funktelefon, so ein drahtloses, was du da hast? Genau. Ja, die sind nervig. Die gehen mal sehr nah an die Station dann. Ach, ich bin ja schon 2 Mal vorbeigelaufen jetzt. Ja, ja. Also, du gehst ja nach Stockholm, und wie lange dauert dieses Engagement in Stockholm? Das wird wahrscheinlich 2 Jahre dauern. Ah, 2 Jahre. Und hast ihr das angeboten, dass sie mitkommen könnte? Ja, natürlich. Und sie hat dann auch, sie war erstmal ganz geschockt gewesen, weil ich sie ihr dann natürlich auch die Enkel. Hm. Und jetzt lang fängt sie an zu verstehen, dass ich das ernst meine. Hm. Also eigentlich finde ich ja schon, dass eine Mutter und auch eine 56-jährige Frau trotz aller Schwierigkeiten und Belastungen, die hinter ihr lagen, weißt du was, Manuela, wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, das ist total nervig. Ja, ja. Leg mal auf, wir hatte das so überhaupt haben? Leg mal auf, wir melden uns gleich nochmal. Bis gleich, tschüss. So, dann machen wir erstmal weiter mit Corinna. Und Corinna ist 25. Hallo, Corinna. Hallo. Eine klare Leitung. So muss das sein. Corinna, ja. Um was geht's denn bei dir? Also ich rufe an, und zwar geht es darum, dass ich als Kleinkind oder als Baby besser gesagt adoptiert wurde. Und ich bin fast blind. Mhm. Und meine leibliche Mutter ist eigentlich daran schuld. Oh, inwiefern? Das war so, sie war halt mit mir überfordert. Sie war jung schwanger geworden, also früh schwanger geworden. Mhm. Und hatte also auch keine Unterstützung. Und ja, dann hat sie mich also als Säugling geschüttelt. Mhm. Und ja, durch diese Schüttelbewegung ist praktisch der Sehnerv durch ein Blutgerinnsel kaputt gegangen. Also eine Sehnervdegeneration habe ich praktisch. Ein was? Eine Sehnervdegeneration. Eine Sehnervgeneration. Kannst du gar nichts sehen? Wo siehst du? Also auf dem linken Auge sehe ich nichts mehr. Und auf dem rechten Auge sehe ich noch, ja, das kann man jetzt in Prozent nur sagen, ungefähr 2-3%, also ah, ja. Sehr wenig. Sehr wenig, ja. Ja, zwar. Wie alt warst du genau, als du dann von der leiblichen Mutter wegkamst? 4 oder 5 Monate. So genau weiß ich das nicht mehr. Ja. Nee, klar, du kannst das ja nicht wissen. Ja. Weißt du, wie das kam, dass man dich dann von deiner Mutter getrennt hat? Wer hat das in die Wege geleitet? Ja, also ich weiß nur, dass ich zum Jugendamt gekommen bin. Aber wie genau ich da hingekommen bin, weiß ich jetzt nicht. Ich denke, meine Mutter hat dann Krankenwagen und alles gerufen. Mhm. Auf jeden Fall war ich dann auch ganz lange im Krankenhaus, mhm. weil ich dann auch durch diesen Unfall praktisch einen Wasserkopf hatte dann. Ach du je. Und da musste erstmal alles abgepumpt und abgesaugt werden als Baby. Ich glaube, deswegen habe ich auch bis heute noch diese Krankenhausphobie irgendwie. Mhm. Kann sein, ja klar. Ja, klar. Und Weißt du, ob deine Mutter bestraft worden ist für das, was sie dir angetan hat? Ja, ich glaube, sie ist dafür ins Gefängnis gekommen. Mhm. Sogar. Bist du dann bei Pflegeeltern aufgewachsen? Ich bin erstmal zum Jugendamt gekommen und es war so, dass, glaube ich, meine Mutter, also meine leibliche Mutter, meine Adoptiveltern irgendwie kannte. Mhm. Und ja, sie dann auch gesagt hat, dass ich speziell zu ihnen kommen soll. Mhm. Also meine Eltern waren ja damals schon verheiratet und dann war das wahrscheinlich leichter. Die Pflegeeltern. Mhm. Ja. Und genau. Zu denen bist du dann auch gekommen? Ja, genau. Und dann haben sie mich adoptiert. Und bist bei denen auch aufgewachsen? Mhm. War das? Ja. Sind das gute Eltern zu dir? Ja, also es gab eigentlich also die normalen Zwistigkeiten zwischen Eltern und Kindern sozusagen, mhm. aber ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass ich bei ihnen aufwachsen durfte. Gab es da auch nur ein leibliches Kind? Ja, meine Mutter hatte praktisch aus der ersten Ehe 4 eigene. Mhm. Und naja, das ist ganz lustig eigentlich. Also was heißt lustig, aber mein jüngerer Bruder ist praktisch der Neffe von meinem Vater. Mhm. Das ist etwas kompliziert. Das ist kompliziert, ja. Wenn du sagst, meine Mutter, mein Vater, meinst du immer die Pflegemutter und Vater? Ja, also meine Adoptiveltern sind das ja dann. Genau. Sonst, damit wir es klarstellen. Haben sich denn deine Eltern, deine Pflegeeltern, dir gegenüber genauso verhalten wie gegenüber den leiblichen Kindern? Ja, also ich habe da keinen Unterschied gemerkt. Ja. Und ja. Meine Mutter hat sich immer bemüht, es allen recht zu machen. Was ist der konkrete Anlass deines Anrufes? Ja, ich rufe eigentlich deswegen an, weil ich schon mein ganzes Leben lang eigentlich mit der Frage beschäftigt bin, warum meine Mutter mir das angetan hat. Was sie dazu bewegt hat irgendwie. Mhm. Und es war ja so, dass meine Mutter mich von sich aus weggeben wollte und meine Oma praktisch, ihre Mutter, sie wollte mich da behalten. Mhm. Also sie wollte mich behalten. Mhm. Und es ging aber nicht mehr von meiner Mutter aus. Wenn ich es gerade richtig verstanden habe, kannten deine Pflegeeltern ja deine leibliche Mutter. Ja, genau. Können die dir nicht noch nähere Hintergründe erklären? Da bin ich unsicher, ob ich meine Eltern ansprechen soll, weil... Ach so, das hast du noch nie getan. Nee, ich habe sie nicht gefragt, ob sie mir helfen könnten, irgendwelche Sachen rauszufinden. Also es war so, dass sie mir mit 12 Jahren zum ersten Mal erzählt haben, wie ich praktisch zu ihnen gekommen bin. Ja. Ich habe ja so praktisch immer gedacht, dass ich jetzt ihr leibliches Kind gewesen bin. Mhm. War das ein Schock für dich, als du es erfahren hast? Teils. Ich glaube, als 12-jähriges Kind nimmt man das noch nicht so richtig wahr irgendwie. Man denkt zwar, okay, das ist vielleicht so passiert, aber irgendwie denkt man dann noch, meine Mutter bleibt meine Mutter auf jeden Fall. Ja, da war das schon wahrscheinlich das Verhältnis so gut und eng, dass das dann egal war. Ja. Ja, also man muss auch sagen, ich bin relativ früh von zu Hause weg. Ich bin ja praktisch auf eine Schule speziell für Blinde und Sehbehinderte gegangen. Mhm. Und die war halt weit weg mit Internat. Ach so, dann warst du gar nicht mehr so lange überhaupt in dieser Familie, in dieser Pflegefamilie drin. Ja, bis 12 war ich eigentlich richtig zu Hause. Ah, ja. Ich war in der Grundschule. Ja. Und dann bin ich auf die weiterführende Schule gegangen, Internat. Was machst denn du heute beruflich? Ich mache jetzt eine Ausbildung zur Bürofachkraft. Mhm. Mal. Verstehe. Steckt hinter all dem, was du sagst, vielleicht sogar der Wunsch, die leibliche Mutter persönlich kennenzulernen? Ja, irgendwie schon. Irgendwie würde ich ihr mal gegenübertreten wollen und sie einfach mal kennenlernen wollen, ein Stück weit, wie sie aussieht und ja, was ich eigentlich von ihr geerbt haben könnte oder. Das ist interessant, wenn du sagst, als fast blinde Frau, wie sie aussieht, du kannst sie ja gar nicht sehen. Du müsstest sie dann betasten oder wie geht. Ja, ein bisschen kann ich noch sehen. Also sagen wir so, Farben sehe ich noch. Na gut, aber ich, ja. Nicht konkret dann, ne? Die Konturen kaum mehr. Doch, eigentlich schon, aber es ist, sagen wir, einen sehr nahen Radius oder der Radius ist ziemlich klein, so kann man das vielleicht beschreiben. Nun hat ja dir diese Frau, die deine Mutter ist, hat dir etwas Lebenslanges angetan. Das bleibt ja für dein ganzes Leben, dass dein Augenlicht nicht so funktioniert wie bei einem gesunden Menschen. Wie denkst du und urteilst du über deine Mutter? Ja, ich kann es ihr nicht verzeihen, was sie gemacht hat. Also ich glaube, ich würde selber, wenn ich jetzt auch ein Kind gehabt hätte, ich wüsste nicht, ob ich dazu jetzt in der Lage gewesen wäre, es einfach so zu schütteln oder irgendwie, weil man weiß ja da so, dass da schnell was passieren kann irgendwie. Absolut, deswegen absolut. Weiß ich nicht, wie man darauf kommt. Andererseits muss man ihr das zugutehalten, was heißt zugutehalten, aber dass sie vielleicht einfach irgendwie überfordert war. Mhm. Ja, sie hatte ja ihren Mann nicht irgendwie, der saß im Gefängnis zu der Zeit. Mhm. Und ja, ich glaube schon. Das heißt, das ist ein gutes Stichwort, ihr Mann. Ja. Das heißt, du weißt auch nichts über deinen leiblichen Vater. Also ich kenne nur die Namen von beiden. Und ja. Aber weiteres kenne ich nicht mehr. Und auch den würdest du gerne mal kennenlernen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, da würde ich eher meine Mutter kennenlernen. Weil ich glaub, wenn man solche Geschichten immer hört, ja, die Frauen sind überfordert. Das mag ja alles sein. Ja. Aber warum in Gottes Namen geben sie denn nicht frühzeitig ihre Kinder ab? Es gibt Babyklappen, man kann sie einfach irgendwie im Krankenhaus oder bei der Kirche abgeben, was immer noch besser ist, als den Kindern Leid anzutun. Also ich bin froh, dass es in Anführungsstrichen die Sehbehinderung ist und dass nichts weiteres Schlimmes passiert ist, sage ich mal so. Mhm. Ja, ja, das denn ich habe jetzt ein Abitur gemacht, zwar auf einer Schule für Sehbehinderte, aber habe praktisch eine gute Ausbildung erhalten. Und ja. Also du bist so mit deinem Leben, wie das jetzt gerade läuft, ganz zufrieden? Ja, so wie es ist, bin ich zufrieden. Das ich habe auch gut. einen netten Partner kennengelernt und er hilft mir und unterstützt mich. Aber weißt du, Corinna, ich kann das schon verstehen. Ich glaube, das ging mir auch so, dass ich diese Person, die meine Mutter war oder ist, schon auch kennenlernen würde wollen. Ich glaube auch, das ging mir auch so. Ja, aber es ist eigentlich so ein ungeklärtes Geheimnis, finde ich, ein bisschen. Ja, klar. Ja. Ja. Und ich stoße auch oft an meine Grenzen, also vom Sehen her auch. Und dann ziehe ich mich selber so runter und das ist dann nicht gut. Es sind dir so viele Jahre vergangen, 24 Jahre, 25 Jahre seitdem. Vielleicht hat deine Mutter ja auch ganz besondere Entwicklungen gemacht und wer weiß, wie oft sie an dich denkt. Und vielleicht tut es ihr auch unglaublich leid und für sie wäre es vielleicht auch ein tolles Erlebnis, dich mal kennenzulernen. Ja, ich denke immer nur, warum hat sie sich nicht mal gemeldet, irgendwie, wenn sie Interesse an mir hat. Vielleicht auch aus, also ich will sie, weiß Gott, nicht in Schutz nehmen, weiß Gott nicht, wirklich nicht. Aber vielleicht hat die auch so ein schlechtes Gewissen und schämt sich so sehr, dass sie sich gar nicht traut, an dich heranzugehen. Das kann sein, weil sie wollte mich auch nicht mehr anfassen, nachdem das passiert war. Ja. Kann natürlich auch sein, dass sie keine Entwicklung vollzogen hat und dass du ihr völlig egal bist. Kann auch sein. Man weiß es nicht, alles ist möglich. Aber ich glaube, davor hatte ich dann Angst, dass sie sagt, du bist nicht mein Kind und so, also vor dieser Aussage oder so, dass sie mir irgendwas Schlechtes sagen könnte. Irgendwie. Wie lange beschäftigst du dich ja schon mit dem Gedanken, sie vielleicht mal zu treffen? Ungefähr, ja, das ging mal eigentlich mein ganzes Leben lang, mehr oder weniger. Mhm. Immer wenn ich jetzt, also an meine Grenzen gekommen bin, dann immer mehr. Und ich sag dir mal meine Vermutung, je älter du wirst, desto intensiver werden diese Gedanken. Das kann sein, ja. Mhm. Ja. Deswegen würde ich an deiner Stelle schon über kurz oder lang versuchen, initiativ zu werden und zu suchen oder deine Pflegeeltern mal anzusprechen. Vielleicht wäre das der erste Weg sowieso, um sie mit ins Boot zu holen. Nicht, dass sie hinterher völlig geschockt sind, wenn du eigenständig da was recherchiert hast. Ja, das will ich ja auch nicht, ja. Genau. Und dann merkst du ja schon, wie die reagieren, dann bist du schon mal ein kleines Stückchen weiter. Grundsätzlich kann ich es verstehen und grundsätzlich würde ich es, glaube ich, an deiner Stelle machen. Mhm. Ja. Corinna, dann wie du es auch machst und wann du es auch machst, das muss ja nicht gleich morgen sein oder auch nicht gleich nächste Woche. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg und letztendlich natürlich auch ein gutes Erlebnis, falls es dann zu einer Begegnung kommt. Das wünsche ich dir wirklich. Ja, das hoffe ich dann auch. Ja, wirklich. Liebe Corinna, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So. Manuela ist noch nicht da. Dann klappt die Leitung gar nicht mehr. Dann bin ich jetzt gleich verbunden mit Manfred und der ist 72. Guten Morgen, Manfred. Ja, schönen guten Morgen, Domi. Manfred, was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, vor 3 Wochen ist mein bester Freund gestorben, den ich 25 Jahre gekannt habe und wir auch lange zusammengearbeitet haben, der jeden Sonntagnachmittag zu mir und meiner Frau zum Kaffee trinken gekommen ist. Also wir waren wie Brüder zusammen. 25 Jahre lang? 25 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Ja, und wir haben auch jede Nacht telefoniert, manchmal über eine Stunde. Wir waren also sehr gut befreundet. Und dann hat er sich am Samstagabend nicht gemeldet und am Sonntag auch nicht. Und dann habe ich ein ganz schlechtes Gefühl gehabt. Dann habe ich die Polizei angerufen. Lebt er alleine? Ja, er lebt alleine. Ja. Seine Frau ist vor 10 Jahren gestorben. Und dann habe ich die Polizei angerufen, habe denen das geschildert. Und dann sind die hochgefahren zu seinem Haus. Und da war er aber schon weg. Dann ist er ins Krankenhaus gekommen, Herzinfarkt. Ach so, als die Polizei hinkam, lebte er noch, aber... Nein, da war er schon weg. Die Nachbarn haben gesagt, was ist los? Und dann haben die der Polizei gesagt, also, der ist ins Krankenhaus gekommen. Ach so, er war weg, jetzt verstehe ich. Er war aus dem Haus schon raus. Ja, aus dem Haus. Und dann habe ich angerufen im Krankenhaus, ob ich hinkommen kann. Und dann haben sie gesagt, nein, sie sind keine Verwandtschaft und so weiter. Sie können nicht kommen. Und dann hat er ein paar Tage gelegen und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer Bekannten von ihm und da wurde gesagt, er ist tot. Und das hat mich natürlich so getroffen, meine Frau auch. Meine Frau sitzt im Rollstuhl. Es fehlte natürlich jetzt jemand. Natürlich. Und vor allen Dingen konnte man keinen Abschied nehmen. Nein, und jetzt kommt ja das Schlimme. Und dann habe ich angerufen, ich hatte mir schon was aufgeschrieben, ich wollte so eine Art Trauerrede halten, weil ich den einfach zu gut kannte. Gibt es denn da Kinder oder nahe Verwandte? Nein, überhaupt gar nichts. Gar nichts. Und das Schlimme, er hat kein Testament, die haben nichts gefunden, keine Patientenverfügung, gar nichts. Und er hat immer zu mir gesagt, ich habe alles gemacht und ich werde beerdigt neben meiner Frau. Der Name ist schon am Stein eingraviert und das stimmte alles gar nicht. Ach. Aber habt ihr das denn nie gesehen? Ihr seid doch sicher mal zum Friedhof gegangen. Ja, damals bei der Beerdigung. Ach, später seid ihr ja nicht nochmal gegangen. Da bin ich nicht nochmal da. Und dann habe ich gesagt, wann ist denn die Trauerfeier? Und dann wurde mir gesagt, und das hat mich so getroffen, und da komme ich einfach nicht über hinweg, es gibt keine Trauerfeier. Die Konten sind alle gesperrt und die Erben wollen nicht Geld ausgeben für eine Trauerfeier. Er wird so schnell wie möglich verbrannt, kommt in eine Urne und Seebestattung und weg. Wer sind denn die Erben? Es sind 3 Erben, 3 Schwestern von ihm, aber da hat er nie Kontakt zu gehabt. Das heißt, du kennst sie auch nicht? Nein, ich kenne die auch nicht. Das ist aber hart. Du oder ihr wart ja dann ja die nächsten Menschen für ihn. Auf jeden Fall. Ich bin noch über ihn genau informiert und er hat mir genau gesagt, was auf dem Haus noch für Schulden sind und so weiter. Und aber dann verstehe ich wirklich nicht, Manfred, dass der das nicht ordentlich geregelt hat. Ja, das verstehe ich auch nicht. Wie alt ist er geworden? Der ist genauso alt wie ich, 72. Wenn er nur ein handschriftliches Testament in der Wohnung hinterlassen hätte, das würde ich hätte früher Polizeibeamter bei der A. Dann kennt das doch, weiß doch, wie das geht. Ja, genau, das ist es eben. Und dann habe ich gesagt zu der Bekannten, da ich will jetzt nicht näher darüber eingehen, weil ich nicht weiß, ob da jemand mithört. Ja, ja, ja. Dann habe ich gesagt, Sie können davon ausgehen, dass ich genau über alles Bescheid weiß. Ich kann auch noch sagen, wo die Dienstpistole liegt, alles. Da sagt sie, ja, die haben wir schon gefunden. Die übergeben wir der Polizei. Ne? Das heißt, rein rechtlich hast du ja gar keine Möglichkeit. Nein, gar nichts. Dir sind komplett oder euch die Hände gebunden. Ja. Ihr werdet nur angewiesen auf das Wohlwollen dieser Erben. Ja, und wir haben ja keine Möglichkeit mehr, das Grab zu besuchen, denn er ist ja gar nicht da. Diese Frau, die dir das gesagt hat, war das jemand von den Erben? Ah, das war eine Tochter von den Erben. Ah ja, verstehe. Und das heißt, es ist da wusste ich auch, die hat bei ihm immer die Bücher und alles gemacht und die macht da und die hat mich auch informiert, ne? Mhm. Aber sie selber hat auch keinen Einfluss, weil das die drei Erben sind. Und das heißt, jetzt ist dieser enge Freund, 25 Jahre Freundschaft, der ist wie Luft, hat er sich aufgelöst und ist komplett weg. Und wir haben eine wunderschöne Bauernküche hier, also wir haben drei Stühle an dem Tisch und an den Stuhl hat er jeden Sonntagnachmittag, er hat den Kuchen mitgebracht, ich habe den Kaffee spendiert und immer bis 7 Uhr abends und dann ist er nach Haus gefahren und dann haben wir schon wieder um 12 telefoniert. Also eine ganz enge Verbindung und immer schöne Rituale gehabt. Das ist es ja, ne? Aber warum hat er das nicht ordentlich geregelt? Warum? Er hätte es eigentlich alles in eure Hände geben müssen. Nein, er hätte ja nur was schreiben brauchen, uns den Briefumschlag geben und sagen, wenn mir was passiert, dann gibt's... Bist du auch ein bisschen, jetzt mal ganz, ganz ehrlich, bist du auch ein bisschen enttäuscht, dass ihr als die nächsten Menschen nicht das Haus erbt? Nein, überhaupt nicht. Das ist dir egal? Das ist mir egal. Mhm. Ich habe nur zu der, ich sag jetzt mal Verwandten gesagt, bitte tut mir einen Gefallen, gebt mir das Handy als Erinnerung von ihm, damit ich noch irgendwas habe. Und wenn du jetzt gesagt hättest, ich bezahle die Beerdigung, was wäre dann? Ich bin gar nicht informiert worden. Ich habe angerufen, wann ist die Trauerfeier? Ich will kommen mit meinem Sohn, weil der hat auch ein gutes Verhältnis zu ihm. Da haben die gesagt, es gibt keine Trauerfeier, der ist schon weg. Ach, der war da schon weg? Der war da schon weg. Hm. Ja. Die werden verbrannt und dann wird die Asche geteilt, also die Urne, die eingeäschert wird, wird extra gemacht, auch in extra Behälter. Die löst sich ja dann irgendwann auf im Wasser. Hm. War schon weg und jetzt ist das Problem, es ist nichts und... Das ist das Problem. Du stehst einfach nicht über hinweg. Verstehe ich. Kann ich sehr gut verstehen. Ging mir genauso. Man ist fassungslos. Ja, ist man auch. Ne? Wie kann man so hart sein? Und es gibt Möglichkeiten, die hätten doch sagen können, da ist was zu holen, da kriegen wir was, wir nehmen irgendwo Geld, sag jetzt mal 1500 Euro, machen eine kleine Trauerfeier und dann ist neben seiner Frau. Neben seiner Frau. Ja, furchtbar. Und die erben immerhin ein ganzes Haus. Aber was für ein Haus? Ach, was für ein Haus. Was für ein Haus, ne? Das ist so furchtbar. Und immer, wenn ich jetzt deine Sendung sehe hier, und es kommen so Probleme, dann sage ich, ja, guck mal, siehst du, die schütten auch ihr Herz aus, ne? Und da habe ich mir jetzt mal Mut genommen, habe ich gesagt, jetzt rufst du Domian mal an. Manfred, das tut mir wirklich für dich und deine Frau wirklich sehr leid. Das ist wie aus dem Leben rausgerissen und im Nichts verschwunden, ne? So genau, kann man sagen. Ja, weil es ist keiner mehr da. Sonst hätte man da hinfahren können und sagen, Jochen... Sag mal, bei aller Traurigkeit... Ja. Ist so ein bisschen Zorn auch auf ihn, dass er das nicht ordentlich geregelt hat? Ja, kann man sagen. Ein bisschen schon, ne? Ja, nicht, weil wir jetzt 25 Jahre zusammen sind und dass er vielleicht gesagt hätte, hier, komm her, du kriegst was oder so. Mhm. Das überhaupt nicht. Nee, aber du möchtest gerne einen Ort haben, wo du mal hingehen kannst. Oh, und, ja. Und vor allen Dingen, dass sein letzter Wunsch erfüllt wird, dass er neben seiner Frau beerdigt wird. Jetzt habe ich zu meiner Frau gesagt, wir lassen eine kleine Platte machen. Da tragen wir den Namen ein, denn früher die Gefallen im Krieg, da wurde ja auch in Grab so eine kleine Platte. Und dann kann man einmal im Jahr dahin fahren. Ne? Achso, dann wollt ihr diese kleine Platte an den Grabstein heften von der Frau. Oh, ja, genau. Ja, das ist doch eine gute Idee. Ja. Das finde ich eine gute Idee. Dann habt ihr einen kleinen Ort auch, wo ihr hingehen könnt. Und ja, und das ist so furchtbar, wenn man einen Freund, den man so lange kennt und durch dick und dünn gegangen ist und wir beide haben Geschäfte gemacht, also jetzt gastronomische Geschäfte, er ist Musiker gewesen und dann ist er plötzlich nicht mehr da, das kann sich keiner vorstellen. Wenn er gesagt hat zu dir, es ist alles geregelt, hat er dir denn auch gesagt, wie es geregelt ist? Nein, hat er nicht. Hat er nicht gesagt. Hältst du es denn für möglich, dass man vielleicht das Testament gar nicht gefunden hat, dass es doch eins gibt? Die Hoffnung habe ich ja, aber da habe ich doch sowieso keinen Einfluss. Nee, da hast du keinen Einfluss drauf. Du hast überhaupt keinen Einfluss. Das heißt, mit der kleinen Gedenktafel, das finde ich eine sehr schöne Idee. Mach das mal. Ja. Das finde ich eine gute Idee. Tut mir wirklich sehr leid, Manfred, dass es so gekommen ist. Aber so Dinge passen, so spielt das Leben. Ja, das ist das Leben. So ist das Leben. So ist das Leben, ja. Ja, und darum möchte ich nochmal sagen, viele, die jetzt vielleicht die Sendung mithören, auch Ältere, macht ein Testament, damit sowas nicht passiert. Oder Patientenverfügung. Absolut. Auch Jüngere sollten das machen, Patientenverfügung. Das ist so wichtig heutzutage. Absolut. Denn wenn jemand stirbt und der liegt auf der Intensivstation und es gibt keine Patientenverfügung und man ist nicht verwandt mit dem... Liegt man alleine da. Nicht fein. Genau, genau so ist es. Man kann keinen Abschied nehmen, gar nichts. Manfred, meine Sendung ist jetzt gleich rum. Ja. Also nochmal, mir tut das wirklich sehr, sehr leid und mach das mit der Tafel und schöne Grüße an deine Frau. Dominian, herzlichen Dank, dass wir sprechen durften. Sehr gerne. Gruß an dein Team, dass sie mich durchgestellt haben. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, Manfred, ciao. So, ihr Lieben, zum Schluss möchte ich euch noch www.nachtlager ans Herz legen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit der freien Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis dahin, ciao.